Willkommen zu unserer Pilotenfolge von Quatschen über folgende Themen. Mit mir Ruben. Und mir Johannes. Schön da zu sein. In dem Podcast, wo wir über alles, aber vor allem über Media reden. Alles klar, Johannes. Das ist unsere erste Folge. Ja, allererste Folge. Was hast du denn so Schönes dir ausgedacht für heute? Ich wollte eigentlich als erstes mal über einen Film reden, den ich mir vor ein paar Tagen angeguckt habe. Das ist 1917. Der ist von Sam Mendes. Das ist dieser erste Weltkriegsfilm. Und ich fand den eigentlich ganz gut. Ich wollte den eigentlich im Kino sehen, weil das Poster sah schon sehr cool aus. Aber ich habe ihn dann nie echt geguckt, weil ich meine, wir nehmen ja gerade auf, weil wir in der Quarantäne wegen Corona sitzen. Und als ich den halt gerade gucken wollte, als ich die Entscheidung für mich im Kopf gemacht habe, war halt gerade Quarantäne angesagt. Also habe ich mir halt online reingezogen. Der Film geht über den Ersten Weltkrieg, und zwar über zwei Soldaten, der Lance Corporal Blake und sein Freund Schofield, die eine Nachricht an die Front schicken müssen, um einen Colonel zu warnen, dass er die Deutschen nicht angreifen soll. Also die beiden sind Briten und kämpfen in Frankreich. Und das spielt gerade zu, also ich habe mal auf Wikipedia gelesen, das war zur Zeit des Ersten Weltkriegs, als die Deutschen haben beschlossen, die Westfront zu verkürzen. Und zwar hatten die Deutschen hatten etwas, was eine Bulge ist. Das ist also eine Front, die sich im Feindesgebiet befindet und also von drei Seiten belagert wird. Und sie haben beschlossen, die zurückzuverlegen. Also die Front kürzer zu machen. Ach, was? Und Bulge, dieser, das ist wirklich wie eine Beule? Ja, genau. Wie eine Beule. und dieser Corporal denkt also, dass die Deutschen sich zurückziehen und will ihnen hinterhergehen. Und der General, der also weiter im Landesinneren ist, der will ihn warnen, dass es eine Falle ist. Und schickt also diese zwei Soldaten dahin. Und diese zwei Soldaten, der Film geht also darüber, wie die Deutschen erst die alte Front durchqueren und dann sich halt im Feindesland weiter bis zur neuen Front hin bewegen. Und es ist halt Erster Weltkrieg, also die durchqueren dann am Anfang das Niemandsland und kämpfen sich dann da durch. Der Film ist schon sehr, sehr gut, also sieht auch gut aus, muss ich zugeben. Das heißt dann aber, der Großteil des Films sind Szenen, wo die sozusagen der deutschen Front hinterherlaufen, so ein bisschen. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also am Anfang ist, also der Film fängt eigentlich schon ganz gut an. Der Soldat, der schläft dann da so und kriegt dann den Auftrag. Und dann gehen sie zum General. Der General wird gespielt von Colin Firth, genau. Also in dem Film sind auch ganz viele berühmte Schauspieler. Benedict Cumberbatch spielt den Colonel. Aber die haben alle nur irgendwie 2-3 Minuten Screentime. So. Um noch zurückzukommen auf deine Frage, der pennt halt so an so einem Baum irgendwie im idyllischen Frankreich und läuft dann halt in die Graben da rein, kriegt dann den Brief und sein Bruder ist halt an der neuen Front, deswegen nimmt er das dann ganz ernst. Und dann eigentlich in den ersten 20 Minuten vom Film läuft er eigentlich nur durch die Gräben und kommt dann an der vordersten ehemaligen Grenze in dem Fall. Und das sind dann die ganz demotivierten Soldaten, die schon alles gesehen haben und die meinen dann so, ja, hier, Peter hat die Leiter hoch und halt den Kopf unten und der segnet die dann auch noch so. Und dann, ziehen sie eigentlich am Anfang erstmal durch dieses ultra deprimierende Niemandsland mit Artilleriekratern und Stacheldraht, wo die Toten drin sind. Und, ja, also es gibt das Ja, ist echt krass. So. Also es gibt da so eine Stelle, dann sitzen die so in so einem Krater oder der rutscht da rein und dann tastet er mit seiner Hand so in den offenen Brustkorb von so einem gefallenen Soldaten. Aber die stärkste Szene war eigentlich, die klettern dann wieder aus dem Krater raus und der guckt dann so zurück und dann sieht man nur den Hinterkopf von einem gefallenen Soldaten und der starrt den halt so an, also der starrt halt so quasi an der Kamera vorbei. Das war, obwohl das so einfach ist, war das halt schon sehr mächtig. Das ist fies. Aber das ist auch richtig, da sind auch richtig explizite Szenen dann noch mit drin verarbeitet. Also das stelle ich mir schon fies vor. Irgendwie, ja, überleg mal, er selbst, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch kein kriegserprobter Soldat. Er kommt ja von der Front, die noch nicht im Kampf involviert war, ist das richtig? Ja, ich habe so verstanden, dass er irgendwie Nachschub war, also dass die zwei Freunde irgendwie Nachschub waren und noch nicht richtig gekämpft haben. Scheiße, und dann siehst du erstmal so ein richtiges Leichenfeld, so alles, was den Krieg hinterlässt. Da ist schon viel. Es ging eigentlich. Es war nicht übermäßig gewalttätig oder übermäßig viel Leichen, also hier und da mal ein paar, aber es war schon ausreichend. Keine Ahnung. Nicht so also extrem war-mäßig. Nee, es ist nicht so war-mäßig, es ist auch nicht so glorifizierend, was ich finde. Also ich finde immer, dass die besten Antikriegsfilme sind gerade die, die es wie halt so also fast normal aussehen lassen, so kalte Realität mäßig. Weißt du, halt beide Seiten. Ja. Oh nee, ich meinte nicht War, sondern ich meinte Gore, G-O-A-R-E, das Filmgenre, wo so super viel blutiger Kram immer vorkommt und so. Also diese richtig blutigen Thriller. Nee, überhaupt so nicht. Naja, eigentlich gar nicht. Also außer der einen Stelle da sieht man eigentlich, und dann halt noch ein paar Verwundete sieht man, aber es geht eigentlich. Ich glaube, der Film ist auch ab 12 oder so, was ich ein bisschen übertrieben finde. Ja. Okay. Ja, also der Direktor selbst, Sam Mendes, keine Ahnung, ich kenne den eigentlich nicht so gut. Er hat anscheinend Skyfall, war der Direktor dafür. Außerdem auch noch Spectre. James Bond meinst du? Ja, genau. Und Jarhead, den ich mal geguckt habe, aber der ist, das geht über den Iran-Irak-Krieg, Operation Desert Storm und Desert Shield, mit Jake Gyllenhaal. Der ist ganz okay, aber der ist echt nicht, ein bisschen braindead. Die Hauptschauspieler von dem Film, also der eine, der Lance Corporal Blake, wird von Dean Charles Chapman gespielt. Das ist Tommen Baratheon aus Game of Thrones. Von dem anderen Soldaten, Schofield, der hat anscheinend in Captain Fantastic mitgespielt, wo ich mal den Trailer gesehen habe. Aber auch in Ophelia. Und in Ophelia sind auch mega viele berühmte Schauspieler. Daisy Ridley, bevor sie bei Star Wars war. Und Clive Owen, den ich immer gerne sehe, aber den man echt nicht so oft sieht. Clive Owen. Ich glaube, ich kenne Clive Owen nicht, um ehrlich zu sein. Hast du mal Children of Man gesehen? Children of Man zum Beispiel? Children of Man. Doch, krass. Doch, das Gesicht kenne ich. Last Night, Shoot 'em Up. Okay, Children of Man. Aber die Filme sagen mir alle nichts, das ist komisch. Aber das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. Ja, krass. Und Tommen Baratheon meinst du auch? Ja, der spielt den anderen. Aber der ist jetzt mittlerweile viel älter. Der hat zwar immer noch so ein Bubi-Gesicht, aber der sieht jetzt erwachsen aus. Krass, direkt mal nachgucken. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwas geguckt? Ja, so filmtechnisch bin ich im Moment nicht so versiert. Also ich gucke noch so meine Standards. Ich habe jetzt wieder angefangen, How I Met Your Mother zu gucken heute. Und das ist immer noch lustig. Ja, das ist so mein Go-To, wenn ich irgendwie Langeweile habe oder so, mal irgendwas so. Weißt du, auch manchmal, wenn so ein bisschen was ist, jetzt ist ja so die Zeit, man ist so ein bisschen was isoliert, man macht nicht mehr richtig viel mit den normalen Freunden, außer mal ab und zu schreiben oder sich anrufen oder ein bisschen skypen oder so. Und da ist irgendwie auch so eine Zeit, da ist so ein bisschen das Bedarf für so sozialen Kontakt. Und ich finde solche Shows wie Friends oder wie How I Met Your Mother, die ist natürlich kein Ersatz, aber es ist halt schon, das geht so in dieselbe psychologische Richtung irgendwie. Da hat man schon so das Gefühl, wenn man sich so ein paar Folgen davon anguckt, so zwei, drei oder ich zumindest, ja, da hat man irgendwie so das Gefühl, man hatte irgendwie sozialen Kontakt gehabt, so ein bisschen. Es ist ganz komisch, weil man provide ja selbst keinen Input sozusagen. Es ist ja nur Aufnahme. Aber trotzdem finde ich immer so, wenn man so einen Tag hat, wo man irgendwie viel zu wenig sozialen Kontakt hat oder so, dann einmal so eine Folge How I Met Your Mother oder Friends anmachen, dann ist das schon fast so ein bisschen als Kompensation dafür. Und das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ja, Ja, aber. das kann ich verstehen. Ja, hast du auch so Serien, die du ab und zu mal aus demselben Grund guckst? Nee, nicht echt. Also ich bin weniger jemand, der Sachen im Hintergrund laufen lässt. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe mal gehört, dass die Sitcoms sind tatsächlich auch mit dem Gedankengut im Kopf produziert. Ich habe es mit einem anderen Beispiel gehört, und zwar von der Mutter, die daheim bleibt, also die Stay-at-Home-Mom. Und da kann man so eine Sitcom kann man natürlich im Hintergrund laufen lassen, weil du brauchst ja fast nicht zu sehen, was passiert, weil die Leute eh nur sitzen und reden. Und dadurch hast du das Gefühl, als würdest du mit denen dabei sein, also als würdest du dabei sitzen, während du eigentlich bei dir daheim bist. Oh, yo, warte mal. Kommt daher der Name Sitcom? Ich bin gerade so ein bisschen in so einem Mind-Blown-Moment. Es Sitcom kann hat direkt was sein. mit Sitzen zu tun? Es kann gut sein, dass es von Sit Comedy kommt, ja. Ich kenne jetzt die Definition auch nicht aus dem Kopf. Nein, Müsste ich ja, okay. nachgucken. Ja, ich bin schon auf Wikipedia, einen Schritt voran. Ist ein Kofferwort für Situation oder und Comedy. Also Ah, okay. Sit und Comedy. Situation Comedy, ja. Situation Comedy. Das hätte ich jetzt so lustig gefunden, Sitcom, weil ich dachte mir halt schon, wow, die sitzen da schon erstaunlich oft und erstaunlich viel. So. Naja. Ja, das stimmt. Bei How I Met Your Mother weiß ich, dass sie immer in der Bar sitzen. Ja. Oder in einem Café. Das war auch Warum lustig. findest du How I Met Your Mother gut? Also ich gucke das ja gar nicht. Mich hat das irgendwie nie gegriffen. Also erstmal ist es natürlich ein recht mehrere, also es sind ganz viele Aspekte. Einerseits ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist wirklich, wenn man das so mit diesem Hintergrund betrachtet, dass es zu einem gewissen Grad auch als ja, nicht Ersatz, aber doch vielleicht zusätzlicher sozialer Kontakt so ein bisschen was dient, wenn man da nicht so unbedingt die Möglichkeit zu hat, dann ist es mit Sicherheit auch Gewohnheit einfach. Ich kenne die Charaktere so. Es lief damals immer zu einer Zeit zwischen 16 Uhr, meine ich, und 18 Uhr, glaube ich. 16, 18 Uhr. Auf ProSieben. Zusammen mit Two and a Half Men. Und das war immer die Zeit, zu der ich gerade aus der Schule rausgekommen bin. Und wenn du aus der Schule gekommen bist, so, ich habe halt auch immer in der Schule dann gegessen, normalerweise, wenn ich lange Unterricht hatte. Und dann hast du keinen Bock direkt mit den Hausaufgaben anzufangen. Ich bin immer so ein Kind gewesen, ich habe abends Hausaufgaben gemacht. Und entsprechend ist es dann so, Wenn ja. überhaupt. Kommst du nach Hause, machst du gerade mal TV an, weil mit Freunden treffen ist meistens dann auch nicht so unbedingt aktuell, wenn du gerade aus der Schule gekommen bist. So manchmal, ne? Aber halt nicht jeden Tag. Und ja, sitze ich vor die Glotze ein bisschen was, guckst How I Met Your Mother und wenn es halt gerade das ist, was so läuft, das Beste, ja, dann machst du das. Und ich denke, die andere Perspektive ist mit Sicherheit, keine Ahnung, es ist einfach, der Humor trifft halt, also für mich trifft er genau ins Schwarze. Und das muss man auch dazu sagen, es ist ja kein komplizierter Humor oder so. Ne? Man muss nicht unbedingt nachdenken, um das zu verstehen. Manchmal denke ich mir bei Rick und Morty zum Beispiel, da gibt es so ab und zu mal Jokes, wo man erstmal so ein paar Sekunden drüber nachdenken muss, bis man die so gerafft hat. Und irgendwie How I Met Your Mother, da ist halt sowas für jeden so ein bisschen dabei. Wenn du gar keinen Bock hast zu denken, gibt es relativ viele flache Jokes. Das ist ganz praktisch. Und wenn du ein bisschen was denken möchtest, dann gibt es halt auch vernünftige Jokes so drin. Und grundsätzlich ist einfach die ganze Story irgendwie leicht zu verstehen, aber trotzdem engaging. Und irgendwie so dieses Gesamtpaket, das passt gut für mich. Und halt auch gegeben, dass ich das früher halt immer nach der Schule geguckt habe. So kommst du nach Hause, gerade noch was gegessen und dann werden sie an und dann für 2 Stunden lang How I Met Your Mother gucken oder so und dann halt abends die Hausaufgaben fertig machen. Ja, oder zum Sport, je nachdem. Also eher Zufall. So, ich muss zugeben, ich hatte eigentlich im Kopf so, warum ausgerechnet diese Serie und nicht, keine Ahnung, Two and a Half Men oder was gibt's denn noch so? Friends, guckst du, hast du ja auch geguckt, oder Big Bang Theory oder sowas. Also, aber ja gut, wenn der Humor halt für dich ins Schwarze trifft, dann ist es halt so subjektiv, ne? Ist halt manchmal schwierig zu erklären. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen was, also man muss schon zugeben, zwei Sachen. Einerseits sind Two and a Half Men und The Big Bang Theory natürlich die Shows, die um denselben Zeitslot konkurrieren. Also die sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, alle ungefähr zum selben Zeitraum abgespielt worden. Was ich meine, ist so zwischen 16 und 18 Uhr, meine ich. Oder 15, 18 Uhr, irgendwie so grob. Das heißt, so ein bisschen was hat man immer von jeder von den Shows mitbekommen. Big Bang Theory kam aber erst deutlich später. Also anfänglich, als ich halt noch zur Schule gegangen bin, das reden wir ja 2011 bis 2014 hauptsächlich so die Zeit. Da war Big Bang Theory, glaube ich, noch nicht so aktuell. Da war es halt hauptsächlich How I Met Your Mother und Two and a Half Men. Und warum Two and a Half Men nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie Two and a Half Men scheitert meiner Meinung nach so ein bisschen daran, dass es nichts so... Die Story führt zu nichts. Weißt du? Also, was natürlich klar ist, es sind immer dieselben Charaktere, es ist grundsätzlich immer dasselbe Setup. Das ist ja bei How I Met Your Mother auch so. Ne? Also, die Charaktere haben ihre ganz klaren Rollen, die sie auch immer erfüllen. Aber bei How I Met Your Mother hat man wenigstens noch so ein bisschen was Entwicklung, ne? Und auch irgendwie dieses klare Ziel, was so vordefiniert ist, was bei Two and a Half Men ist ja im Titel. So, ne? Genau, richtig. How I Met Your Mother. So. Ja. und dementsprechend hat man das Gefühl, dass, hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber die arbeiten auf etwas hin. Und das verschafft der ganzen Story einfach noch ein bisschen was mehr Tiefe und Hintergrund. So, es ist halt nicht nur vollkommene Berieselung, sondern je nachdem, wie du drauf bist, kannst du dich nur auf die vollkommene Berieselung einlassen oder du kannst auf ein bisschen was an Kleinigkeiten achten oder das Gesamtbild, so, ja. Das hat Friends vielleicht auch zum gewissen Grad, aber halt auch nicht so. Und das finde ich halt so ein bisschen was schade. Das, ja, deswegen mochte ich Friends auch nicht so gerne, weil grundsätzlich wird ja grundsätzlich gesagt, und das stimmt auch meiner Meinung nach, ist How I Met Your Mother praktisch Friends in neu aufgesetzt. Aber halt mit dem Dreh, dass einige Figuren ein bisschen anders sind und vor allem mit dem Dreh, dass die ein konkretes Ziel haben, auf das sie hinarbeiten, so bisschen für bisschen. So, wie er eben dann die Frau getroffen hat, also die Mutter seiner Kinder getroffen hat. Und hast du mal das, es gibt so ein YouTube-Video, vielleicht hast du es mal gesehen, es ist The Intro of Friends, but the clapping never stops. Und im Intro von Friends gibt es anscheinend in dem Intro-Song klatschen die Leute kurz. Ja. Und in dem Fall ist es genau das. Also das Klatschen geht einfach weiter. Und es klingt sehr bedrohlich an einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist echt ein gutes Video. Ja, ich weiß es. Ja, mach ich. Ich habe mal eine Zeit lang Brooklyn Nine-Nine geguckt. Genau. Hin und wieder mache ich das auch noch. Was ich finde einige Charaktere sehr toll. Vor allem der wie heißt denn der jetzt? Er ist nicht der Sergeant, er ist nicht der Commissioner, der ist der Captain? Nee. Ich habe Brooklyn 99 noch nie geguckt, muss ich zugeben. Ja, der schwarze, schwule Captain von dem Büro halt. Also von dem Police Officer. Der ist, also ich gucke eigentlich die Show fast nur wegen dem. Und okay, der Andy Sandberg und Terry Crews sind auch noch echt lustig. Aber es ist tatsächlich ein bisschen, also die Show ist, erzählt eigentlich. Du meinst André Brower? Brower? Heißt er Sandberg? Keine Ahnung. Der mal bei SNL war. Und bei Lonely Island. Lonely Island, ernsthaft? Ja, ja, also der ist da so der Star davon. Was ich sagen wollte, ist ja, die Show erzählt so ein bisschen die Geschichte ist da, um die Gags zu erzählen. Und dadurch, ich meine, das ist natürlich der Fokus. Weißt du, es geht nur darum, dumme Witze zu machen. Aber dadurch geht die Geschichte halt nirgendwo hin. Also hin und wieder passieren mal was, ein bisschen was Sachen, aber das hat mich immer ein bisschen gestört und dadurch hat mich die Show nie gegriffen. Ja. Für mich reicht es voll aus, einfach die Highlights auf YouTube zu gucken. So. Ja. Ja, was das angeht, ich glaube, es gibt eine, du bist das off-topic, aber halt Highlights auf YouTube zusammengeschnitten. Ich glaube, es gibt von Breaking Bad einen Zusammenschnitt aller wichtigen Momente, so eine Zusammenfassung, ne, die gesamte Show runter auf 2 Stunden oder so auf YouTube. Oh, wow. Das ist übrigens überhaupt gar nicht off-topic, weil ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in unser Internetsegment über. Oh, okay. Das passt also perfekt. Von Serien und Fernsehen rüber zu Social Media und was wir sonst noch so konsumieren. Mit Breaking Bad würde ich das nie machen. Ich muss zugeben, ich habe so gute Sachen über die Show gehört, und ich habe bis jetzt die größten Spoiler, glaube ich, vermieden. Oder ich kann sie zumindest nicht in einem Kontext platzieren. Okay, es ist sehr gut, dass du von Anfang an sagst, dass du Breaking Bad noch nicht gesehen hast. Ich wollte eben schon was erzählen und ich bin jetzt recht happy, dass ich das nicht gemacht habe. Über die Zusammenfassung. Und das ist an sich wäre es ja nicht schlimm gewesen. Ich meine, die Show ist mittlerweile, glaube ich, fast 10 Jahre alt. Ich hatte genug Zeit. Ich würde sie mir aber einfach mal angucken, um die Enttäuschung, die Game of Thrones war, zu verdauen. Und danach vielleicht wieder zu den ersten Serien Game of Thrones zu gehen. Also du meinst die Enttäuschung, die letzten 2 Seasons gewesen sind, hoffe ich doch, oder? Ja, ja, genau. Also ich habe nach einer guten Metapher, ich habe mir versucht, eine gute Metapher auszudenken, um das irgendwie in Worte zu packen. Es ist so ein bisschen, als ob du ein ultra gutes Sandwich isst und dann feststellst aber, dass das letzte Ende mega verdorben ist. Du es aber essen musst. Oh, okay. Ja, oder es ist eher so, als würdest du ein mega gutes Sandwich essen und dann kriegst du das Dessert vorgesetzt und du freust dich voll drauf. Und dann kommt aber der Ober rein und sagt dir, dass der Chef der übelste Nazi ist. Okay, ich denke, ich würde das eher vergleichen mit, also ich finde das gar nicht so ganz schlecht, mit so einem, wenn du in ein teures Restaurant gehst, du hast dich voll drauf gefreut, weißt du, und du kriegst so die, und das Restaurant wird am meisten für den Nachtisch gehypt, weißt du, und du isst dann die Vorspeise, denkst du, boah, die ist lecker, und isst das Hauptgericht und denkst du, boah, ist richtig gut, und der Wein passt halt auch perfekt, und denkst du so, boah, geil, dann muss jetzt, der Nachtisch, ne, auch perfekt jetzt sein. Der Nachtisch, und das, worauf du gewartet hast, und dann kriegst du den Nachtisch, und dann ist das irgend so was dahingeschissen, ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein so. Obstsalat, der nur aus einer Banane und einem Apfel besteht. Und dafür bin ich so nicht so hingekommen. Ja, ja. Ja, das ist eigentlich viel besser, weil ich meine, die Autoren sind ja, das ist eigentlich viel besser. So, ja. Ja, oder so, weißt du, so ein ganz trockener Cracker kriegst du dann. Oh, ja. Der ist so staubtrocken an der einen Seite, ist aber ein bisschen nass an der anderen. Ja. Weißt du, die wie heißen diese Tiramisu-Stangen? Ladyfingers, glaube ich, auf Englisch. Auf Deutsch Löffelbiskuit. Löffelbiskuit. Ja, kriegst du einfach so eins, aber direkt aus der Packung vom Aldi oder so. Oh ja. Staubtrocken, kannst fast nicht essen. Also hast du das, hast einfach so das perfekte Rumpsteak oder was auch immer gekriegt, oder Sushi. Ja. Und dann denkst du dir so, oh ey, der Nachtisch muss ja echt der Banger sein. Und dann kriegst du so ein Löffelbiskuit, was du mit so einem Glas Wasser runterspülen musst. Oder so zwei Jahre alte Karnevalssüßigkeit oder sowas. Und dann kriegst du so die Rechnung von, keine Ahnung, 120 Euro. Und dann denkst du dir so, ja, Vorspeise, Nachspeise waren das schon wert, aber Vorspeise und Hauptgericht, Hauptspeise, aber der Nachtisch sorgt jetzt auch für ein ungutes Gefühl. Oh mein Gott. Und das also, verlässt dann halt so, jedes Mal, wenn du dich mit Freunden triffst oder so, wirst du sagen, ja, ich bin da hingegangen, das ist halt so schade, wirst du sagen, ich bin da hingegangen, ne, und ich hatte voll die hohen Erwartungen, so auch für den Nachtisch und so, und dann erzählst du denen letzten Endes nur, wie dich dieser Nachtisch einfach enttäuscht hat. Obwohl vielleicht Vorspeise und Hauptgericht halt mega gut waren, vielleicht echt überdurchschnittlich gut waren. Und dann dieser scheiß Nachtisch, der hat es ja dann halt so voll versaut. Und letzten Endes kannst du dich dann jedes Mal, wenn du das Freunden erzählst oder so, wie du da in diesem super Restaurant gewesen bist, hinterlässt das immer so einen sauren Nachgeschmack, ne? Wortwörtlich. Ja. Ich muss zugeben, dass meine gesamte Meinung über die letzten Staffeln von Game of Thrones ist eigentlich basierend auf den Review-Videos von Lindsay Ellis, auch bekannt als Nostalgia Chick auf YouTube. Ich glaube, es ist eine ehemalige Filmstudentin aus Chicago. Ich weiß aber nicht, ob die da noch wohnt. Die ich recht lange geguckt habe und die macht ziemlich gute Videos. Nicht so oft, aber dann irgendwie alle jeden Monat oder alle zwei Monate haut sie dann so ein Stunden-Video-Essay raus und das ist immer Top-Qualität. Kennst du kurz zusammengefasst. Kennst du Alt-Shift-X? Also Alt wirklich wie die Taste Control-Alt auf dem Keyboard, ne? Also Alt, Shift und X. Nee. Der ist super gut. Ich kenne nur Alter 4 Games, okay. Das können wir aufschreiben. Also auch was Game of Thrones Reviews angeht, beziehungsweise Zusammenfassungen der unterschiedlichen Folgen und Staffeln, ist der richtig, richtig gut. Wirklich toll. So ungefähr 20 Minuten Videos sind das wohl immer. Alles klar. Was macht eigentlich Alt-Shift-X? Du schließt es einfach das Fenster oder was? Das ist doch Alter 4. Alt, Shift, X. Macht bei mir gar nichts. Zugegebenermaßen. Weiß ich jetzt noch nicht. So, 20 Minuten stürzt der PC ab. Selbstzerstörungsmechanismus eingeschaltet. Ja, kommt so ein Heads-Up-Ding mit so einer roten 1, die dann runterzählt in Sekunden. So. Cortana sagt dann: Selbstzerstörung eingeleitet. Also anscheinend ist in deiner Lithium-Batterie ist anscheinend genug Energie, also ist genauso viel Energie wie eine Handgranate, habe ich mal gelesen. Oh, was? Also wenn man sie alles auf einmal entladen würde. Shit, okay, das wusste ich nicht. Weißt du denn, wieso man eine Handgranate, nachdem man die hat ja zwei Sicherungen, ne? Die hat ja einmal diesen Art Hebel und einmal den Stift. Das heißt, den Stift rausziehen und dann bewegt sich der Hebel sozusagen, sobald du die Hand davon wegnimmst, von alleine hoch. Der steht ja unter Spannung. Ja. Weißt du, warum der unter Spannung steht? Ist das eine rhetorische Frage oder willst du es echt wissen? Ja, so ein bisschen was vielleicht, weiß ich genau. Muss man eigentlich nicht wissen. Aber weil da eine Feder Letzten Endes ist in der Mitte der. Wirklich, das ist eine Feder, die ihn nach außen drückt. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Nein, da ist eine Feder, die einen Stift nach unten drückt, sobald der Hebel diesen Stift freigibt. Das löst dann letzten Endes die Handgranate aus. Fand ich super interessant, als ich das mal gesehen habe. Ich habe mich immer gewundert, warum, wenn man den Hebel wieder einfach draufsetzen würde, warum damit nicht die Handgranate wieder entschärft ist. Aber so funktioniert das leider nicht. Ah, also der Hebel hält die Feder zurück. Sobald der Hebel losgelassen wird, drückt die Feder auf den Stift und die Bombe explodiert. Drückt die Feder den Stift runter und dann löst der Stift die, ist keine Zündschnur, aber das Äquivalent von der Zündschnur aus. Und wie schnell geht es dann? Weil sonst, also in meinem Kopf wird, also es dauert 5 Sekunden für die Feder, um den Stift in den Sprengstoff zu drücken. Nee, das geht mehr oder weniger instantan. Es dauert 5 Sekunden für das Zündschnur-Äquivalent, den eigentlichen Sprengstoff zu zünden. Also der Stift dann. Ja, okay. Also du hast mehrere Dinge, die interagieren. Du hast den Stift, der sozusagen das Zündschnur-Äquivalent auslöst und die Zündschnur sozusagen, die den eigentlichen Sprengstoff auslöst. Und der Stift. Okay. Und dadurch kann man es auch nicht entschärfen, wenn man den Hebel wieder... Genau, genau. Der Stift wird von dem Hebel gehalten und der Hebel wird von dem Pin gesichert, den man rausziehen kann an diesem kleinen Ring. Alles klar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Kam mir jetzt. Egal. Hast du noch was, worüber du... Ah ja, Alt-Shift-X, ja. Ah ja. Ja, Game of Thrones. Keine Ahnung, bitterer Nachgeschmack. Hast du noch irgendwas Interessantes gefunden im Internet, worüber du reden möchtest? Oh, du, interessant ist halt immer relativ, ne? Ich habe jetzt in der letzten Zeit konsumiere ich unberuhigend viele Videos über Woodturning. Also, wie heißt denn das auf Deutsch? Drehbank. Ja, eine Drehbank, genau. So eine will ich eigentlich im Moment gerade haben. Ich stelle mir das einfach so geil vor. Schon geil. Du fängst mit so einem fetten Block Holz an und bisschen für bisschen, erstmal ist es unglaublich befriedigend anzusehen, wie da wirklich in so einer mehr oder weniger geraden Linie, von links nach rechts, so wie du halt den Meißel, den ich jetzt einfach mal bewegst, wirklich so eine Millimeter bis 0,5 Zentimeter dicke Schicht Holz dann einfach so abgetragen wird. Das ist so cool anzusehen. Ja, ich bin sehr beruhigt. Das ist doch kein Meißel. Meißel ist verstanden. Ja, ich muss das eigentlich wissen. Hast du damit schon gearbeitet? Meißel für Holz. Es gibt auch noch einen Drecks. Ja, also... Nee, ich meinte halt, dass das Ding, ich meinte jetzt nicht die eigentliche, Drechsel ist doch eigentlich das Gerät, was den Holzblock dreht, oder nicht? Ja. Ist das ein Meißel? Das klingt irgendwie... Genau. Und ich meine halt das Stück, das Werkzeug, was du sozusagen an das Holz dranhältst, um diese oberste Schicht zu entfernen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ich habe einfach mal Meißel gesagt. Ich glaube, wenn irgendjemand das hört, diesen Podcast, die schreien gegen ihren Bildschirm oder iPod oder was auch immer. Das heißt so und so. Was für Idioten. So ein Trottel. Seid aus einem Stein groß geworden. In unserer Verteidigung, ja. Entschuldigung. Aber das Coole ist also, beim Drechsel hast du spezielle. Du hast nämlich die für normale Holzbearbeitung, die haben einen kurzen Griff, den du einfach in einer Hand halten kannst, dann kannst du mit deinem Hammer draufhauen. Die für den Drechsel, die haben einen sehr langen Griff, den du mit der ist, ich glaube, 30 bis 50 Zentimeter lang. Kannst du mit zwei Händen festhalten, weil dadurch hast du mehr Kraft, um der Kraft vom Drechsel zu widerstehen. Diese Meißel, in Anführungszeichen, sind wesentlich größer. Sehen immer interessant aus, wenn man in so eine Holzbewerk... Also, wegen meinem Studium bin ich ja häufiger mal in einer Holzarbeitsstätte und dann siehst du die halt... die sind halt einfach größer. Ja. Und aber größer und dicker. Aber habt ihr damit schon gearbeitet? Ich habe mit den Losen nicht gearbeitet. Ich habe aber schon mit einem Drechsel gearbeitet. Da war dann aber... Ich weiß nicht, der Drechsel... Also das Ding, der Schaber, war halt drauf montiert. Und dann konntest du dann halt aus so einer Schiebebahn, konntest du den näher Achse oder weiter weg oder ja halt an der Achse entlang fahren lassen. Und das ist halt schon sehr cool. Also du kannst, ja, es fühlt sich einfach gut an, wie dass du das gleichmäßig abschaben kannst und einfach schön, wie die Form entsteht. Ja, genau. Weil da hätte ich mal Bock drauf. Wenn es irgendwo mal so eine Art Einführungskurs oder so gibt, ich glaube, da gucke ich direkt mal nach. Das würde ich mal richtig gerne machen, einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist ja eine Sache, ne? Das Gefühl zu haben, dass es cool aussieht, und eine andere Sache, daran dann auch Spaß zu haben. Ich glaube, grundsätzlich ist das sowas, woran nicht. Das wäre so ein, Hobby, das könnte ich mir vorstellen. So einfach mal unten im Keller zu sitzen und für so eine Stunde lang an einer Drechsel zu arbeiten und dann am Ende hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Baseballschläger, was auch immer. Ja, oder was? Oder Tischbeine oder so. Ja. Aber also wenn sowas interessiert, würde ich vorschlagen, guck einfach, also guck du und guckt ihr in der einfach bei euch in der Umgebung. Es gibt bestimmt Sommerkurse von Hobby oder professionellen Künstlern, die das anbieten. Manchmal gibt es so Shared Workspaces. Das ist ein Konzept aus Amerika, was, glaube ich, rübergekommen ist. Also das gibt es zum Beispiel, zumindest hier, wo ich wohne. Wo man dann einfach hingehen kann und dann fragt man die Leute, ob man die Geräte benutzen kann und ob sie einem das kurz erklären können, und dann meistens darf man das dann machen. Bei uns heißt es Fab Lab, Fabrication Laboratory, und ich wollte was für den Lasercutter haben, weil ich wusste, das, was ich machen wollte, ging am einfachsten beim Lasercutter. Und dann bin ich da einfach hingegangen und der Typ hat das kurz erklärt und ja, war mega chill. Also wenn man sowas machen will, dann kann man das meistens einfach mit einem schnellen Google-Search finden. Bin schon gerade dabei. Mal gucken, wie weit das von mir entfernt ist. Aber also sagen wir so, innerhalb von NRW gibt es das auf jeden Fall. So viel ist schon mal gut. Da ist schon mal was. Ja, ich bin eher beschäftigt mit Kochen. Ich gucke viel Binging with Babish auf YouTube. Der ist richtig. Eigentlich, hat er im Fernsehen gearbeitet als Digital Effects Artist, hat er mal erwähnt, hat dann seine eigene Show gemacht, also die Produktionsqualität davon ist auch relativ hoch. Wie gut sein Essen ist, ist halt, also ist kein Gordon Ramsay, ne? Ist halt ein Amateurchef, so. Aber und die Sachen, die ich halt nachkoche, die schmecken mir gut, deswegen gucke ich den auch, und die sind auch in der Regel recht einfach zu machen. Ja. Sein Gimmick ist, Binging with Babish ist halt, er kocht immer das Essen aus Fernsehen und TV-Serien. Ja. Und ich habe heute habe ich Poncho alla Plancha gemacht von Moonlight. Poncho alla Plancha, was hat das mit einem Hut zu tun? Ich glaube, das ist Hühnchen vom Strand, glaube ich. Okay. Aber es ist einfach mariniertes Hühnchen mit Zitrone und dann Reis und Bohnen und Speck. Und schmeckt, du meinst Pollo à la Plancha. Pollo à la Plancha, genau, ja. Ich meine Poncho à la Plancha. Boah, deswegen habe ich gefragt, genau. Was hat das mit dem Hut zu tun? Was muss man mit dem Hut aufkochen? Dafür müssen wir einen Poncho anziehen. Ein Poncho anziehen, ja, genau. Ja, nächste Woche, also der hat eigentlich echt ganz gute Sachen da. die ich irgendwie gerne nachkoche, muss ich zugeben. Ja. Ich gucke ja auch gerne Gordon Ramsay. Ja, wobei, ist das wegen des Kochens oder ist das wegen seines Charakters, nennen wir es mal? Hauptsächlich wegen seines Charakters, glaube ich. Also, ich denke auch. Ich hatte ja schon diese Ideen, wo man die Show dann richtig hart aufzieht von Kitchen Nightmares, ne? Wo also Gordon Ramsay rastet immer so ein bisschen aus, aber ich würde mir wünschen, dass er mal so richtig ausrastet, so. Also, ey, was soll denn der Scheiß hier? Dann wirft er irgendwie den Teller nach dem Koch oder sowas und keine Ahnung, der Koch wird dann abgestochen mit dem Messer und also ist komplett absurd. So. Ja, so Adult Swim mäßig, weißt du? So Late-Night-TV Gore-mäßig, wo halt Leute komplett auseinandergenommen werden. Keine Ahnung. Dein Essen war so schlecht, deswegen habe ich deine Frau in ein Omelett verwandelt oder sowas. Was das seine eigene Frau ist. Ja, irgendwie sowas. Oder irgendjemand scheißt ins Essen. Keine Ahnung. Irgendwas. Ich weiß nicht. Also immer wenn ich Gordon Ramsay gucke, also Kitchen Nightmares oder sowas, oder Reality TV im Allgemeinen, dann schmilzt mein Gehirn immer komplett weg. Und geht voll in den krassen Humor über. Aber darum gucke ich ja auch gerne Adult Swim, muss ich zugeben. Okay. Die hatten da mal eine Episode eine Parodie von den Weight Watchers, wo Mario von Super Mario mitmacht, Miss Piggy von Sesamstraße und Winnie the Pooh, genau. Und Barbie ist die Trainerin, die halt trainieren muss. Und die müssen halt so ein paar Sachen machen, ein paar Gags. Und dann am Ende müssen sie dann ihr Lieblingsessen in Schubkarren den Hügel hochschieben und in ein Feuer werfen, was auf dem Hügel ist. Und irgendwie geht was schief und Miss Piggy fällt in das Feuer und wird verbrannt. Und die anderen kommen an und essen dann Miss Piggy. Und Miss Piggy, und dann am Ende meint Barbie so, ja, Miss Piggy hat's gewonnen. Sie hat, keine Ahnung, irgendwie 90% ihres Körpergewichts verloren. Und alle anderen haben diese 90% dazu bekommen. Also die Show heißt anscheinend Robot Chicken oder The Fattest Fat Loser. Also Robot Chicken ist die Show und Adult Swim ist das Netzwerk. Ja. Ja, ich meine, Adult Swim sind die Leute, die auch Rick and Morty ausstrahlen. Ne? Ist ja gleiche Art von Humor. So. Ja. So schön krass abstrakt. Finde ich gut, Mann. Mehr, ich will Gordon Ramsay in sowas haben. Also, es gibt ein paar Gordon Ramsay-Parodien. Es gibt die, wo Kinder für ihn kochen und dann gibt es die, wo Senioren für ihn kochen. Das geht schon so in die richtige Richtung. Also, sein Co-Host muss dann was probieren, was so ein Kind gekocht hat. Und dann isst er so ein Lego-Stückchen mit. Oh. Oder Gordon Ramsay kritisiert dann so das Essen und meint dann so, ja, das schmeckt ja nach gar nichts. Das ist unterkocht. Das ist ja so, als hättest du dir gar keine Mühe gemacht. Und dann sieht man den Koch. Und das ist so ein Baby, was nicht mal laufen kann. Das guckt mega unglücklich. Ja, so viel zu meinem Gordon Ramsay-Fetisch. Hast du noch was, Johannes? Nee, ich habe nicht mehr viel. Also, ich muss zugeben, Gordon Ramsay, es ist halt, ich hab mal so ein bisschen was Gordon Ramsay geguckt früher. Ich glaube, das kam ab und zu mal vielleicht auf ProSieben oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder auf irgendeinem Late-Night-Kanal oder so. Aber es hat mich nie so richtig gepackt, muss ich zugeben. Ich meine, ich kann den Humor schon irgendwie verstehen. Aber irgendwie so, der hat mir zu viel so negative Energie. Manchmal ist mir das aber zu toxisch, muss ich zugeben. Ja. Ja. Das stimmt schon. Ja. Muss man schon ein bisschen gewappnet gegen sein. Ja, genau. Das ist ein besonderer Humor, das wollte ich sagen. Genau. Ja, apropos Humor, keine Ahnung. Wenn ihr das hier lustig fandet, dann könnt ihr uns sicher folgen auf dieser Plattform. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Danke, dass du mich eingeladen hast. Jo, ciao. Jo, tschüss.